Du siehst so anders aus mit deinem blonden Haar, weil er schöner fand, wie es vorher war. Sag nichts, sag nichts. Ich weiß es ganz genau, ich frag dich noch einmal, ist er denn besser als ich oder liebst du mich nicht? Sag nichts, sag nichts. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Du hast mich echt verletzt, nicht mal ein Abschiedskuss war ein geprügelter Hund. Mann, wie weh sowas tut. Sag nichts, sag nichts. Du stehst mit Koffern da, ich hoff du kommst wieder heim, oder packst du vielleicht die letzten Sachen ein. Sag nichts, sag nichts. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Egal, egal. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal wo du warst und wieso, ich weiß es ohnehin. Egal.